Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Wunder und Zauberei. Das ist ein großes Thema und ein umfassendes Thema. Und ich frage euch, seid ihr vielleicht schon mal durch ein Wunder geheilt worden? Seid ihr wie durch ein Wunder aus einer sehr komplizierten und brenzligen Situation herausgekommen? Vielleicht wie durch ein Wunder verschont geblieben bei einem Autounfall? Oder, Stichwort Zauberei, Stichwort sechster Sinn, habt ihr Erfahrungen mit Telepathie, mit Hellsehen, mit Geistern, mit Engeln? Wie auch immer, wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist der Micha und Micha ist 19 Jahre alt. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Hallo Micha. Ja, Wunder und Zauberei. Ja, also bei mir geht es um, ja, kann man schlecht definieren, Zauberei oder Wunder. Mhm. Also ich habe einen Geist in Anführungszeichen in meiner Wohnung. Du hast einen Geist in der Wohnung. Ja. Jetzt wird es wird gleich schon spannend. Ich fange mal. Muss ich gleich mal aufknöpfen, ihr wird mir gleich warm, wenn ich das höre. seit wann hast du eigentlich. Wohnst du allein in der Wohnung? Nein, mit meiner Freundin. Mit der Freundin? Ja. Und empfindet die den Geist auch? Ja. Erzähl mal. Ja. Wie lange wohnt ihr in der Wohnung schon? Jetzt seit 3 Monaten. 3 Monate, ganz frisch also. Jetzt erzähl uns von dem Geist. Also ich bin von Frankfurt nach Gladbach bzw. nach Viersen gezogen. Mhm. Und habe mir halt gedacht, gut, nimmst nur das mit, was du tragen kannst, mhm, und lässt die Geräte und so zu Hause. Habe ich meinem Cousin meinen alten Fernseher verkauft und so, bin nach hier gezogen, also nach Viersen, mhm, und habe mir einen neuen Fernseher gekauft und meine Stereoanlage habe ich halt mitgenommen. Mhm. Der Fernseher, der macht manchmal Mucken. Also er geht mittendrin einfach bupp aus, ja. Und dann geht er wieder zipp an und manchmal bleibt er auch ganz aus. Dann muss dann einer aufstehen, ja, muss ihn ausschalten, wieder anschalten, ja, und dann geht's weiter. Nun ist das ja noch unbedingt kein Indiz für einen Geist. Es nee. Könnte ein Indiz sein, dass der Fernseher kaputt ist. Genau. Also zum Elektriker gebracht, ja, beziehungsweise der hat ihn abgeholt, hat ja noch Garantie drauf. Aha. Der bringt ihn wieder und sagt, nee, also da ist nichts. Und in der Zeit, wo der weg war, der Fernseher, mhm, haben wir Radio halt gehört. Mhm. Was sollen wir sonst tun, ne? Richtig, ja. Und natürlich auch eins live. Natürlich. Und ich habe so eine Anlage, da muss man am Rad drehen, um den Sender zu verstellen. Ja. Also nichts Digitales. Ja. Auf einmal so mitten in der Werbung oder mitten im Lied, bupp, anderer Sender drin. Mhm. Holländischen Sender oder mal was anderes. Und dann dachte ich erst, ja, kann vielleicht Störfrequenzen sein, dass ein, ja, anderer Sender halt stärker ist. Ne? Ist schon eher merkwürdig, ne? Weil man ja eigentlich drehen muss. Ja. Ja. Mit dem Nachbarn geredet und der meint dann, nö, also ich krieg alles Sender perfekt rein und, mhm, mein Fernseher spinnt auch nicht. Mhm. Und hab dann bin ich durchs Haus gerannt, mhm, weil ich bin ein bisschen spät gewesen, mhm, bin ich die Treppen runter gestürmt und hab die Haustür geknallt. Mhm. Wir wohnen in einem 4-stöckigen Haus, ja, und habe ich ganz oben die Wohnung und das hört man super, wenn ich von oben ganz runter renne. Mhm. Am Abend bin ich heimgekommen, dann ging gleich schon im 2. Stock die Tür auf und da sagt so eine alte Frau zu mir, sag mal Micha, das will ich nie wieder hören. Das ist absolut laut gewesen hin und her und das will ich nicht mehr. Da waren schon mal junge Leute oben und da waren sie zum Glück nicht mehr lang drin. War ich wie nicht lang. Habe ich mir gedacht, boah, die hat vielleicht rausgeekelt. Ne? Mhm. Da meint die dann, nee, also der Freund, der war auf einmal weg und ja, die Freundin war tot. Mein Schwie war tot. Ja, im Schlafzimmer bei euch ist eine umgebracht worden. Mhm. Und ich so, aha, ja, und hat man den gefasst, der die getötet, mhm, hat? Nee, der ist jetzt noch frei. Mhm. Wieso hast du mir gerade erzählt, dass du da runtergegangen bist, runtergelaufen bist und dass man das so laut hören kann? Was hat das mit der Geschichte zu tun? Ja, sonst wäre die Frau gar nicht rausgekommen und hätte mir es gar nicht gesagt. Ach so. Dann hätte ich da auch, mhm, niemals an sowas gedacht. Mhm. Und ich habe schon öfter Horrorfilme gesehen und, ja, alles. Und, so, aber nochmal halt, hier ist ein Klartext. Also der Geist hat sich bemerkbar gemacht durch den Fernseher und durch die Frequenzwechseleien im Radio. Genau. Sonst auch noch? Ja, ich bin irgendwann spät nachts ins Bett gegangen, mhm, und habe meine Freundin wecken wollen und wollte ihr sagen, dass sie ihren Wecker stellen muss. Mhm. Und dann meint sie, ja, ich werde schon aufstehen, morgen früh. Mhm. Die dritte Person hat mir Bescheid gesagt. Sag ich, hä, die dritte Person? Und da dachte ich, die ist wieder doll im Schlaf. Und dann meint sie, nee, Charlotte hat mir Bescheid gesagt. Und ich dann so, wer ist Charlotte? Und hab dann gemeint, ah, lass mich schlafen. Am nächsten Tag bin ich dann runtergegangen zu der Frau, die mir das auch erzählt hat, dass da jemand umgebracht worden ist. Hab sie dann drauf angesprochen, ganz eiskalt, wie waren die Charlotte? Guckt sie mich eiskalt an und meint, wie die Charlotte? Woher weißt du, dass die Charlotte geheißen hat? Und dann meint ich, ja, meine Freundin hat mir das gesagt. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, ist mir eingefallen, dass ich meiner Freundin das gar nicht erzählt habe, weil ich nämlich Angst hatte, dass sie dann sagt, nee, dann lass uns ausziehen. Also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen mysteriös. Also die Freundin hat das aber im Schlaf gesagt, ne? Ja. Konnte die Freundin sich an den Namen am anderen Tag erinnern? Nein. Das konnte sie nicht. Charlotte ist die ermordete Frau. Hm? Die in dieser Wohnung ermordet worden ist. Das genau. Die ermordete junge Frau. Ja. Ist in der Fernseher wieder von der Reparatur zurück? Vermutlich ja. Ja, ja. Funktioniert er denn wieder jetzt? Hm? Aber macht immer noch Mucken. Ja, wie? Nee, also funktioniert nicht. Momentan sehe ich dich, aber er funktioniert wieder. In ein paar Minuten kann es wieder ausgehen, dann geht er wieder an. Vorhin, ja, also es sind, vor eins musste auch aufstehen, mussten anschalten, mussten. Aha, also nochmal, also hauptsächlich macht er sich bemerkbar der Geist, wenn es denn der Geist ist, durch den Fernseher oder durchs Radio. Hm? Also kannst du keine Dinger rum oder kannst so. Du, ja, kannst du mit Charlotte leben? Ja, relativ. Ich denke mir mal, dass sie mir vielleicht dann auch dadurch was sagen will, wenn sie mir einen Fernseher dauernd ausknipst und mich. Ja, die will dir damit sagen, dass du vielleicht ab und zu mal ein gutes Buch lesen sollst oder. Boah, oder das sowas. Und dir nicht. Und dir nicht allen Mist angucken sollst im Fernsehen, will Charlotte vielleicht auch damit sagen. Man weiß aber ja nicht, wer Charlotte, wie Charlotte so drauf ist. Ne? Aber was ist, wenn sie auch will, dass ich. Also, dass sie durch mich ihre Ruhe findet, dass ich diesen Täter finden soll. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz ernste Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Weil ich auch gar nicht mal weiß, ob Charlotte überhaupt wirklich in deiner Wohnung ist. Obwohl, ist es ja schon so ein bisschen gruselig, ne, die Vorstellung. Ja. Also mir wäre nicht so ganz wohl in deiner Wohnung, wenn ich du wäre und wenn ich das dann auch so glauben würde. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass sie uns nichts tut, weil sie will ja was von uns. Sie braucht uns. Es ist ja alles noch harmlos. Also, ich würde sagen, behalt die ganze Sache mal im Auge und wenn es sich noch weiterentwickelt und noch dramatischer wird und Charlotte vielleicht nachts erscheint oder mit kalter Hand dir an dein Bein fasst, unter der Bettdecke im Schlaf oder so, dann meldest du dich nochmal bei uns. Okay? Okay. Tschüss, Micha. Tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht heißt Wunder und Zauberei. Habt ihr mit Wundern in irgendeiner Weise schon mal was zu tun gehabt? Habt ihr vielleicht eine wundersame Heilung erfahren? Ist euch ein Wunder widerfahren? Oder seid ihr wie durch ein Wunder durch eine sehr brenzlige Situation rausgekommen, durchgekommen? Oder habt ihr Erfahrungen wirklich mit solchen Themen wie Telepathie, wie Hellsehen? Habt ihr schon mal Kontakt zu Geistern gehabt? Gerade haben wir das schon gehört. Oder zu Engeln. Viele Leute sind ja der Auffassung, dass es Engel gibt. Kennt ihr einen Engel? Habt ihr mit einem Engel schon mal gesprochen? Was hat er euch gesagt? Wie leben Engel? Und so weiter. Das ist unser Thema heute Nacht. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Yvonne. Yvonne ist da und Yvonne ist 23 Jahre. Guten Morgen. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin da. Dass du dich zu dem Thema gemeldet hast, Wunder und Zauberei. Ja. Und das hat einen bestimmten Hintergrund, dass du heute Abend gerade angerufen hast. Erzähl. Ja, und zwar hatte ich mit 12 Jahren einen ziemlichen Unfall. Also mir ist ein Trainingsschuh vom Fußball auf den Kopf gefallen. Ein was? Auf den Kopf gefallen? Ja, auf den ganzen Körper, sagen wir es mal so. Ich habe nicht verstanden. Was ist dir auf den Kopf gefallen? Das ist so ein Trainingstor vom Fußball. Ein Trainingstor? Ja. Aha. Und zwar, ich und eine Freundin haben Fußball gespielt. Mhm. Also sagen wir mal so, meine beste Freundin, sind wir heute halbwegs immer noch. Mhm. Ja, und das ist mir dann halt auf den Kopf gefallen. Mein Kopf war dann aufgespaltet. Mhm. Ich habe drei oder vier Liter verloren an Blut. Und die Ärzte sagen, es ist ein Wunder, dass ich noch lebe, weil halt die Chance ziemlich klein ist. Ja. Ist das Tor von hinten auf den Hinterkopf raufgefallen? Nee, ich bin ja raufgeklettert, um den Ball runterzuholen, weil der oben drauf gelandet ist. Ja. Und das ist dann mit mir umgekippt. Ach so. Ja. So. Also wo war denn der Hauptaufschlag? Wo war denn der, wie du sagst, der Schädel war gespalten? Das hört sich ja wirklich sehr dramatisch auf an. Auf dem Rasen. Bitte? Auf dem Rasen bin ich gelandet. Ja, und wie, wo war der Kopf gespalten? Hinten und hier vorne in der Stirn? Der ganze Kopf. Der ganze Kopf? Von, auch in, vorne im Gesichtsbereich? Nein, im Gesichtsbereich Gott sei Dank nicht. Also die Stirn war auch noch gespalten? Ja. Und es ging dann ganz über den Kopf bis hinten in den Nacken? Ja. Ich weiß nur, dass meine Freundin dann zu meiner Mutter gerannt ist. Mhm. Dann ist mein Onkel gekommen mit meinem Cousin. Mhm. Und aber da warst du gar nicht bei Bewusstsein vermutlich, ne? Nein, ich habe gar nichts mehr mitgekriegt. Hatten man die denn hinterher? Ich muss das nochmal fragen, weil sich das wirklich so anhört, als wäre man eigentlich dann tot. Wie tief war denn der Kopf aufgespalten? Sagen wir mal so, ich war tot. Ich glaube dran, dass ich tot war. Mhm. Weil ich habe es weiß gesehen. Ich habe es gespürt, dass ich auf einer Seite hoch will und auf einer Seite aber auch wieder runter auf der Erde zu meiner Familie. Mhm. Jetzt doch nochmal meine Frage. Hat dem gespaltenen Kopf, wie tief war der gespalten? Das kann ich nicht sagen. Also danach habe ich nicht mehr gefragt. Ja. Du hast in der Sekunde, als das passiert war oder unmittelbar danach, hast du das Gefühl gehabt, dass du so hin und her gerissen warst zwischen Leben und Tod? Genau. Mhm. Weil ich wollte auf einer Seite zurück zu meiner Familie, auf einer Seite wollte ich ja auch hochgehen. Mhm. Bloß irgendwas da oben hat mir gesagt, nein, du musst weiterleben. Hast du seine Wahrnehmung gehabt, wie das viele Menschen erzählen, die so eigentlich schon zeitweise tot waren, dass du dich selbst von oben gesehen hast und auch die Menschen gesehen hast, die um deinen Körper herum waren? Also ich bin der Meinung, dass ich meine Freundin noch gesehen habe. Mhm. Und dass sie auch immer geschrien hat. Mhm. Du sagst, irgendwas da oben, was immer das da oben auch sein mag, hat dir signalisiert, dass du wieder zurückgehen sollst ins Leben. Genau. Kannst du das noch ein bisschen klarer erklären? Ja, also ich bin der Meinung, man hat mit mir gesprochen, hat gesagt, geh wieder runter, deine Familie braucht dich. Mhm. Und deine Mutter auch. Mhm. Ja, und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, du musst wirklich runter. Ja. Du bist dann natürlich ins Krankenhaus gekommen und lagst ja, vermutlich schwer verletzt sehr lange im Krankenhaus. Wie lange warst du im Koma? Im Koma war ich nur 8 oder 9 Wochen. Ja, nur ist gut. Ist eine kurze Zeit. Also ich kenne eine Bekannte, die lag schon mal über zwei Monate im Koma. Naja, 8, 9 Wochen sind ja 2 Monate. Ne? Ja gut, kann auch länger gewesen sein. Also bei dir waren es 8, 9 Wochen ungefähr. Ja. Ja. Mhm. Und wie lange hast du dann noch im Krankenhaus zubringen müssen? Insgesamt muss ich 2 Jahre im Krankenhaus. 2 Jahre? Ja. Ich bin ein Krankenhauskind. Wie alt warst du da? 12. 12. Was hat man denn in diesen 2 Jahren im Krankenhaus alles mit dir angestellt? Ja, also ich musste ja sprechen neu lernen, ich musste das Laufen neu lernen. Mhm. Ich war auf dem Stand eines 1-2-Jährigen. Schlagartig zurückgefallen durch diesen Unfall? Genau. Ja. Man musste ja alles mit mir üben. Also das Gehirn hatte schon einen erheblichen Schaden davon getragen. Genau. Ja. Kannst du dich, Yvonne, an den Augenblick erinnern, als du im Krankenhaus dann aufgewacht bist, als du dann wieder im Leben warst? Ja, ich weiß noch, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, weil sie saß neben mir, hat geheult. Da habe ich nur zu ihr gesagt, warum heulst du, was ist los? Mhm. Und da hat sie mir die ganze Sache erklärt. Mhm. Und ich sage, das ist nicht wahr. Mhm. Ich dann am Kopf gefasst und dann nur noch Verband gespürt. Ich so, was ist hier los? Mhm. Hab nur noch angefangen zu heulen. Ne? Konntest du dich denn an die Zeit vorher erinnern, vor dem Unfall? Nein. Das auch nicht. Mhm. Ich habe mich dann nur irgendwann gewundert, weil meine beste Freundin halt nicht ins Krankenhaus kam, die Silke. Mhm. Hab dann auch immer geheult und hab zu meiner Mutter gesagt, wo ist sie? Sie weiß auch, ich brauche sie. Mhm. Weil wir haben alles gemacht zusammen, ne? Und sie kam nicht dich besuchen? Sie kam erst nach 1,5 Jahren. Warum? Ja, weil sie sich Vorwürfe gemacht hat. Weil sie schuld daran war? Nein, sie war ja nicht schuld, aber sie hat sich das eingeredet. Ja, das meinte ich damit, weil sie hat sich eingeredet, sie hätte Schuld gehabt. Genau. Und es war ein Unfall, ne? Nun sind 11 Jahre vergangen seit dem Unfall, du bist heute 23 Jahre alt. Wie geht es dir heute, Yvonne? Bist du wieder so ganz fit, oder? So ganz fit sagen wir mal nicht. Ich bin heutzutage immer noch auf dem Stand der 19-Jährigen, die viel Blödsinn baut. Mhm. Mhm. Und halt ist das albern, wenn ich Kinder sehe, bin ich wie so ein Kleinkind. Mhm. Mhm. Und hast du denn auch noch Schmerzen im oder am Kopf? Ab und zu habe ich noch Schmerzen. Ja. Man merkt das auch, dann ziehe ich mich zurück und will nur noch in Ruhe gelassen werden. Also die Ärzte haben gesagt, wie durch ein Wunder hat sie überlebt, eigentlich müsste sie bei der schweren Verletzung tot sein. Genau, ich kann mich noch daran erinnern, was mein Vater zum Arzt gesagt hat. Da habe ich mich auch erschrocken, wo der Arzt das erzählt hat, dass ich doch lieber tot sei. Mhm. Weil er das nicht ansehen konnte, dass ich so leide. Mhm. Aber es ist Gott sei Dank alles anders gekommen und dir geht es einigermaßen wieder gut. Ja. Und ich wünsche von Herzen, dass es dir weiterhin gut geht und noch viel besser als jetzt. Hoffe ich auch. Und ja. Mach deine Sendung weiter so. Ich habe sie jedes Mal mitverfolgt. Ist es wahr? Ja, und zu meinem Vorgänger möchte ich sagen, er soll dran glauben. Es hat mir auch geholfen. Und ja. Es ist manchmal wirklich wahr, dass man sowas fehlt. Ja. Liebe Yvonne, alles Gute. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Thema heute Nacht, Wunder und Zauberei. Jetzt haben wir die 14-jährige Jana dran. Hallo Jana. Ja. Ja, Jana, guten Morgen. Guten Morgen. Noch nicht müde? Nein. Nee? Wann gehst du denn sonst immer ins Bett? Ja, normal um 11 oder so, ja, ist unterschiedlich. Hast du schon Ferien? Nee. Hast du überhaupt? Ich bin krank. Ach, und deswegen. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nein, eine leichte Erkältung. Eine leichte Erkältung. Da kann man dann auch schon ein bisschen länger aufbleiben, weil man eben nicht schlafen kann. Ne? Genau. Ja. So, hast du auch ein Wunder erlebt oder mit Zauberei Erfahrung gemacht? Ich habe eine Person kennengelernt. Mhm. Also sie lebt, also ihre Seele habe ich kennengelernt. Mhm. Es war ein kleines Kind und sie hieß Maike. Mhm. Und ja. Und wo hast du Maike kennengelernt? Offiziell, also wo ich richtig in meinem Zimmer, aha, wo ich sie richtig gemerkt habe. Und wie hast du sie bemerkt? Sie ist ja kein Mensch, ne? Nee. Maike, kann man sagen, ist ein Geist, ne? Ja. Ein kleines Mädchen, das früh gestorben ist. Ja, also ich weiß nicht, es hat sie, keine Ahnung, das kann man nicht sagen, ob sie gestorben ist. Also, ja, aber sie ist, das war mehr ihre Seele, die mit mir geredet hat. Die Seele von Maike, und Maike ist ein kleines Mädchen. Ja. Wie hat sie sich dir denn bemerkbar gemacht in deinem Zimmer? Ja, ich habe so einen Teddybär. Mhm. Und dann hat Maike, also jedenfalls habe ich einmal Stimmen gehört, so helft mir und ich kann nicht mehr und ich brauche Hilfe und so. Die Stimmen hast du so im Zimmer gehört? Nein, die habe ich in meinen Ohren gehört. In deinen Ohren noch? Mhm. Ja, und dann, also es waren ganz, ganz viele Kinder und dann hatte ich ja diesen Teddybär in den Arm und auf einmal war es nur noch eine Mädchenstimme. Mhm. Ja, und dann habe ich die Augen geschlossen und dann habe ich auf einmal so ein Kind gesehen und dann habe ich mich richtig erschrocken. Mhm. Und dann sie so, Jana, helf mir. Und dann habe ich sie angeguckt, ich so, wer bist du denn? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Und dann war sie auf einmal wieder weg und sie hatte den gleichen Teddybär in der Hand wie ich. Ach. Aber da hattest du die Augen geschlossen? Ne? Ja. Als du sie gesehen hast. Ja. War sie, beschreib sie mal, wie sie aussah. So braune gelockte Haare, lang und braune Augen und so eine kleine Knopfnase, also total süß. Also sie sah freundlich und nett aus. Ja. Ja. Was hatte sie an? Sie hatte ein weißes Kleid an. Ja. So, das war die erste Begegnung zwischen euch beiden. Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das war jetzt im Februar. Also noch ganz, ganz frisch alles, ne? Ja. Hast du denn die Maike seitdem nochmal gesehen? Ja. Wie oft? Und sie ist mir nachts nochmal erschienen. Mhm. Und meinte so, ja, hier bin ich nochmal. Und ich sag, wer tut dir denn immer so weh? Sie so, ja, mein Papa. Was? Wer tut dir immer so weh? Ja. Hast du sie gefragt? Ja, also warum sie sich bei mir gemeldet hat und wer ihr so weh tut. Dann meinte sie so, ja, mein Papa. Aha. Und hat sie das noch näher erklärt, was der Papa mit ihr macht? Ja, also er legt sie, er nimmt ihr Teddybär an der Wand, also schmeißt an der Wand und meint, ja, und halt so welche Sachen. Mhm. Ja, und dann war ich am nächsten Morgen in der Schule. Ja. Und dann hatte ich wieder, Jana, hörst du mich? Und dann ich so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Weil ich musste mich auch irgendwie auf die Schule konzentrieren und mir nichts anmerken lassen. Und dann ich so, ja, ich höre dich. Also das war die Stimme von Maike? Ja, ich wusste, dass es Maike war. Von der Seele, von dem Geist, ne? Ja. Und dann, ich sag, ich muss hier raus. Und dann alle gucken so mich an, was mit denen los ist. Ich muss immer aufs Klo, weg war halt. Mhm. Ja, dann habe ich die Augen geschlossen und dann habe ich mich mit Maike weiter unterhalten. Das geht also immer nur, wenn du die Augen schließt? Ja, also ja? Ich habe es automatisch geschlossen, ja. Keine Ahnung warum. Und wenn du dich mit ihr unterhältst, redest du dann so in Wirklichkeit oder machst du das in Gedanken? In Gedanken. Mhm. Als dir die Maike, dieses kleine Mädchen, erzählt hat, dass sie Angst hat und dass der Papa sie schlägt und so weiter, was erwiderst du ihr denn dann? Du sprichst ja mit ihr. Ja. Dass sie, sie sagt ja, er tut mir so weh, und dann frage ich ja, wie tut er dir weh? Mhm. Und dann blockt sie immer ab, ja, ich kann jetzt nicht, er kommt, ich melde mich nochmal. Mhm. Und dann frage ich immer, wirklich Maike? Und dann sagt sie so, ja. Ja, und dann kommt sie dann halt immer wieder. Diese Geschichte in der Schule, war das deine letzte Begegnung mit Maike? Nee. Wann war die letzte? 3 Wochen danach. Aha. Das liegt jetzt aber schon eine Weile zurück. Ja, also das war im Februar alles. Ach, das war alles im Februar? Ja. Und seitdem ist es dann nicht wieder passiert, bis heute? Nee, weil ich habe zu Maike gesagt, wo ich in der Schule war, dass sie mir ihr Papa vorstellen soll. Mhm. Also, dass sie den mal mitbringen soll. Ja. Ja, dann hat sie mir den nach 3 Wochen mitgebracht. Den Papa? Ja. Und den hast du auch im Geist gesehen? Ja. Und was war das für ein Mann? Ja, so ein großer Mann, so ungefähr 1,80, schätze ich mal. Und war der freundlich zu dir? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie, und seitdem hat sich jetzt Maike und auch der Papa nicht mehr bei dir sehen lassen, nicht mehr gemeldet? Nee, weil ich habe den Papa ziemlich dumm angemacht, weil ich es nicht korrekt finde, dass man Kinder schlägt. Mhm. Ja, und dann meinte ich dann noch, so wird er nicht die Finger von Maike lassen, dann wird er sehen, was dann passiert. Ja, und seitdem haben sie sich nicht mehr gemeldet, Du bist aber mutig, du drohst einem Geist. Du hättest ja gar nicht gewusst, was du tun sollst. Doch, ich wüsste, was ich tun sollte. Na, was denn? Also von meiner Freundin, die Mama, die heißt Petra. Mhm. Und die beschäftigt sich mit Geistern und so. Aha. Und wenn ich, jedenfalls, wo sich danach gar nichts mehr gemeldet hat, und da wusste ich, dass die Sache wieder in Ordnung ist. Oh. Da habe ich so ein Zeug genommen in mein Zimmer und in den Teebaum, also in so ein Teelicht nennt man das, mit Wasser. Und dann hat das so mein Zimmer gereinigt und daher wusste ich, dass mir nichts passieren kann. Sag mal, ja, ist denn bei dir so zu Hause alles in Ordnung? Schlägt dein Papa dich nicht auch? Oder hoffentlich nicht? Mein Papa? Nee, der macht gar nichts. Das, bei euch ist alles in Ordnung? Ja. Du musst keine Angst haben. Nein. Hast du denn Angst gehabt? Also ich meine, wenn mir so jemand begegnen würde, so auch in Gedanken oder in der Vision, wäre mir schon ein bisschen gruselig. Hast du da keine Furcht gehabt? Ich hatte Angst. Ich habe mich immer gefragt, warum gerade ich. Mhm. Fragt man sich dann ja auch, klar. Mhm. Ja, dann habe ich Petra gefragt, warum gerade ich und warum nicht andere Leute. Petra ist die Mutter der Freundin? Ja. Ja. Die sich damit auskennt. Und was hat Petra gesagt? Sie meinte, dass diese Maike, dass sie von 1000 Menschen 999 Schlechtes gefunden hat. Mhm. Weil von diesen 1000 Menschen haben alle den gleichen Teddybär wie ich. Mhm. Und sie wusste genau, dass sie von mir das kriegt, was sie gesucht hat. Also Hilfe? Ja, weil sie genau wusste, dass ich ein gutherziger Mensch bin, der jedem hilft. Eieiei. Das ist auch schön, wenn man das dann so hört, ne? Ja. War ja auch ein tolles Kompliment dann. Ja. Das ist ja eine spannende Geschichte, Jana. Das ist ja wie im Fernsehen, wie im Film. Ja. Mann. Kann also sein, dass sich irgendjemand nochmal bei dir meldet, ne? Ja, also... Könnte sein. Ja. Aber du bist da offen, du hast da keine Furcht. Nee. Ist ja nur auch einmal gut gegangen. Ja, aber... kennen Sie schwarze und weiße Magie? Ja, ich kann das so grob auseinanderhalten, ja. Ja, und das ist genauso wie mit den Geistern, mit gute und böse Geister. Mhm. Und wir haben ganz früher mal vor 2 Jahren Geisterbeschwörung gemacht und da hatten wir auch einen guten Geist. Mhm. Und erst dachte ich, dass Maike dieser Geist soll. Das kann die gar nicht sein. Mhm. Also, es ist alles glatt gegangen, gut gegangen. Maike hat hoffentlich jetzt auch ihren Frieden gefunden, ihren Seelenfrieden. Ja. Und dir geht's auch gut. Und ich danke für den Anruf und für die spannende Geschichte, Jana. Ja, ist okay. Tschüss. Und gute Besserung vor allen Dingen. Gute Besserung. Ne? Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir ganz gruselig. Wer ist jetzt hier? Jane. Nee, hallo? Shane. Shane, stimmt das? Ja, hallo. Shane, 19 Jahre alt, ein Mann. Genau. Mann. Hallo. Hallo. Und Jessica ist auch da? Jessica ist auch da, genau. Die ist 22 Jahre. Ja. Shane. Shane. So muss man es aussprechen. Shane, genau. Zu dem Thema hast du angerufen. Leg los, warum? Ja, und zwar, vor 2 Monaten war ich mit meiner Freundin in Italien zum Urlaub. Ja. Und sie wollte da unbedingt zu einer Wahrsagerin gehen. Ja. Weil ich finde irgendwie, das ist Quatsch. Ich habe ihr das versucht auszureden, aber sie wollte das halt unbedingt machen. Ja. So, und dann ist sie halt reingegangen, da war sie eine gute halbe Stunde drin, kam dann halt wieder raus und war total komisch. Mhm. Ja, und dann habe ich sie gefragt, also was sie da gemacht hat, und dann hat sie erzählt, ja, also sie hat viel erzählt, was halt wahr war. Und sie hat ihr eine Sache erzählt, die sie mir nicht sagen will. Mhm. Sie meinte, das wird unsere Beziehung kaputt machen. Mhm. Ja, und jetzt weiß ich irgendwie nicht, also sie... Bis heute hat sie dir das nicht gesagt? Bis heute hat sie mir das nicht gesagt. Und ich merke auch, also, dass sie durchsucht die Wohnung. Es fällt mir auf, dass sie die Wohnung durchsucht. Mhm. Und ich frage sie dann, was machst du hier? Und sie sagt dann halt nichts und tut so, als wenn gar nichts gewesen wäre. Und ich habe sie ja schon 1000 Mal darauf angesprochen und sie will mir das halt nicht sagen, weil sie meint, dadurch wird alles kaputt gehen. Und wir reden von deiner Freundin Jessica. Genau. Die jetzt auch neben dir sitzt. Die sitzt jetzt neben mir. Dann gib sie mir doch mal bitte. Jo. Hallo. Jessica, grüße dich herzlich. Du bist 22 Jahre alt, ne? Sag genau. Ich gerade. Das hört sich ja sehr, sehr spannend an, was gerade dein Freund erzählt hat. Erzähl doch mal von der Wahrsagerin, wie das da abging. Ja, also ich bin da reingegangen, ganz normal, dann hat die meine Hand genommen, hat die meine Hand gelesen und Karten gelegt und so, hat viele Sachen erzählt, also die auch wahr sind, also dass ich ein Kind habe, ist wahr und... Hast du denn von dir auch viel erzählen müssen oder hast du sie erstmal so kommen lassen? Ja, nee, sie hat alleine erzählt. Sie hat alleine erzählt? Ja, ganz alleine, ja. In Italien? In Italien, ja, also ich bin aus Italien. Ach, du sprichst Italienisch und kannst du denn auch richtig dann verstehen? Ja, klar. Ja. Ja. Was hast du dir erzählt... was dich sehr überzeugt hat, wo du dachtest, das kann die ja gar nicht wissen oder das kann man auch nicht kombinieren, wenn man mich so sieht oder... Ja, also von meiner Vergangenheit so Sachen. Mhm. Sag mal ein Beispiel. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, dass ich mal angeschafft habe oder so, das kann sie ja nicht wissen. Das hat sie dann einfach so mal gesagt. Das hat sie gesagt? Ja. Nee, das kann sie wirklich nicht wissen? Nee. Und sie hat auch gesehen, dass du oder dir gesagt, dass du ein Kind hast? Ja, das hat sie mir auch gesagt. Das kann sie auch nicht sehen. Nee. Mhm. So, jetzt hat der Shane gerade eine Andeutung gemacht, dass da noch irgendwas ganz Mysteriöses gesagt worden ist. Ja. Bezüglich eurer Beziehung. Ja, nicht nur unsere Beziehung, überhaupt so. Magst du es ein bisschen erklären? Ja, also sie hat gesagt, dass ich, also, ich suche immer die Wohnung. Ja. Das hat der Shane ja gerade gesagt. Also hat er erzählt, ja genau. Ja. Weil, also in meiner Wohnung ist irgendetwas. Mhm. Und das muss ich finden. Das hat sie gesagt. Sie, ja, sie hat gesagt, Jessica, in deiner Wohnung ist irgendetwas. Ja. Sie hat das nicht näher beschrieben, definiert, was es sein könnte. Nee, hat sie nicht. Sie hat nur gesagt, es ist was in meiner Wohnung, das muss ich finden. Ach. Ich habe einen Zeitraum jetzt gekriegt von 5 Monaten. Und hat sie gesagt, dass das etwas Böses ist? Ja, etwas Böses. Also ich muss es auf jeden Fall von meiner Wohnung rausnehmen. Hat dieses etwas mit Shane, mit deinem Freund, etwas zu tun? Ja, auch, ja. Aus meiner Familie. Und warum hast du das deinem Freund bisher noch nicht gesagt? Ja, ich kann ihm das ja nicht so direkt sagen. Aber ich weiß ja, um was es sich handelt. Ach, du weißt sogar, um was es sich handelt? Ja, also, was ich suchen soll, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, wenn ich jetzt nicht, also... um was es sich handelt, also was mir da in meiner Wohnung reingetan worden ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Also sie hat nicht konkret gesagt, was das ist. Ja. Wie ja? Sie hat nicht gesagt. Also du weißt es nicht. Also was ich suchen soll, weiß ich nicht. Ja. Also, ich weiß es nicht, wie es aussieht oder so. Also es muss auf jeden Fall sein, was mir auffällt. Sonst würde ich das wirklich finden. Also du redest so ein bisschen in Rätseln. Gerade hast du wiederum gesagt, du weißt doch, um was es geht. Ja, nein. Gucken Sie mal. Guck mal. Ja, ich gucke mal. Ja, das ist so. Also, ich habe was in meiner Wohnung. Ja. Das hat mir irgendjemand hier reingetan. Ja. Eine fremde Person. Ja. So, und ich muss das, was die Person mir in der Wohnung getan hat, muss ich suchen, weil wenn ich das nicht finde. Ja, das ist mir völlig klar. Ja. Und du weißt nicht, was das ist. Nein, ich weiß nicht, was es ist. Aber du hast gerade so gesagt, du wüsstest doch, was es ist. Nein, ich habe gesagt, wenn ich das nicht finde, in diesem Zeitraum, ich weiß, was dann passiert. Ach so. Was passiert denn dann? Ja, dann wird es alles kaputt gehen. Die Wohnung? Ja, nicht meine Wohnung, alles. Beziehung. Shane, meine Familie. Aber Jessica. Mein Kind, dass ich nicht mal mehr in meine Wohnung komme. Aber Jessica, jetzt hat Shane das gerade zum ersten Mal gehört, dass du da in der Wohnung einen Gegenstand suchst. Ja. Das hast du ihm persönlich vorher noch nicht gesagt. Nee. Er hat das jetzt gerade im Laufe. Mal gehört. Er hat mitbekommen. Ja. Aber meine Frage ist ja, warum du ihm das nicht vorher gesagt hast. Das ist doch nicht schlimm. Ja, weil er mich sonst für bescheuert erklärt. Ach so. Du meinst, er hält dich jetzt nicht für bescheuert, nachdem du es hier erzählt hast. Ja, doch, jetzt hält er mich noch mehr für bescheuert. Er hat mir gerade genickt. Aber du nimmst das ja doch dann sehr ernst, ja, dass diese Frage. Ja, sehr ernst. Und du hast richtige Angst, wenn das nicht passiert, wenn du das nicht findest, dann passiert was Schlimmes. Ja, genau. Aber auch eine komische Zeit, ne? Dass sie sagt, innerhalb von 5 Monaten muss das ja, gefunden werden. Ja, so hat sie mir das gesagt. Und du weißt nicht, ob der Gegenstand klein ist, ob er groß ist, ob er dick ist? Ich weiß ja gar nicht, nach was ich suchen soll. Ich bin nur am Suchen. Also meine Wohnung sieht aus wie ein Schweinestall. Weil ich alles durchsuche. Jede kleine Ecke, die es in dieser Wohnung gibt. Hat sie dir das denn näher erklärt? So nach dem Motto, Jessica, irgendwann wirst du dann etwas finden und du weißt, das ist es? Ja, so. So, ja, genau. So in der Richtung. Mein Gott, was hat die Frau angerichtet? Ja, sie hat mein Leben in Katastrophe. Ja, das finde ich aber wirklich schon sehr schlimm. Sehr schlimm. Ich auch. Deswegen sage ich auch immer, geht nicht zu Wahrsagern. Ja, also ich gehe da auch nie wieder. Nee, was soll's denn? Ich finde, man soll sich da gar nicht groß mit beschäftigen. Was in der Zukunft ist, das wird die Zukunft bringen und alles andere ist doch... Vielleicht tut es dem eigenen Leben und der eigenen Seele gar nicht gut, sowas. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn du es nach 5 Monaten nicht findest, was passiert dann? Die Wahrsagerin hat gesagt, es geht alles kaputt. Du kannst ja auch sein, also zum Beispiel die Beziehung zwischen mir und Shane ist dann vorbei, weil ich mich dann total verändern werde. Ja, aber wie schlimm, Jessica, wenn man sowas glaubt. Das kann, ja. Nehmen wir mal an, das kann doch alles Humbug und Zauberei wirklich sein. Einfach nur Unsinn kann es sein, ne? Aber warum sollte mir sowas sagen? Warum? Um sich wichtig zu tun. Um Mystik zu verbreiten. Weiß der Teufel. Jetzt glaubst du so fest daran und vielleicht passiert dann wirklich etwas Schlimmes, nur weil du so fest daran glaubst. Nicht, weil da irgendwelche finsteren Mächte mit im Spiel sind. Das finde ich so schlimm an solchen Prophezeiungen, dass die sich dann von selbst erfüllen, nur weil man so sehr daran glaubt. Das habe ich auch schon vorhin gesagt. Ja. Ja. Also ich würde jetzt an deiner Stelle da mal ein bisschen mich zurücknehmen und runterfahren. Du wirst ja völlig hysterisch dadurch. Ja, bin ich auch. Ja. Das ist doch völliger Blödsinn. Also was ist denn das auch für eine Aussage, wenn das eine gute Frau... Ich glaube, dass Menschen solche Gaben haben. Wenn das eine gute Frau wäre, warum setzt die dich denn so in Angst und Schrecken? Warum hilft die dir nicht ein bisschen dabei und hat dir irgendwelche Anhaltspunkte gegeben oder irgendwas? Es klingt so böse alles. Ich weiß auch nicht. Jessica, ich würde es wirklich nicht so ernst nehmen. Also es ist vielleicht ein Rat, der dir nicht viel weiterhilft, aber ich würde es wirklich nicht so sehr ernst nehmen. Ja, und was ist denn doch was passiert? Dann passiert es sowieso, wie im Leben auch immer wieder Dinge passieren. Aber steige dich da jetzt nicht so rein. Und beende, es könnte ja sein, dass du dich da so reinsteigerst jetzt, dass du von dir aus die Beziehung zu Shane beendest, nur weil da dieser Hokuspokus stattgefunden hat. Ja, hat er mir auch gesagt, der Shane. Jetzt gibst du mir bitte den Shane nochmal. Okay. Tschüss, Jessica. Tschüss. Hallo. Jetzt hast du es erfahren. Um was es geht, Shane? Ja, also ich wusste auch schon, dass sie alles durchsucht und dies und das. Nur ich frage mich auch, was sie finden will. So, aber den Zusammenhang wusstest du eben vorher noch nicht, ne? Nein, wusste ich noch nicht. Mhm. Ich habe ihr auch gesagt, dass es Leute gibt, die wollen damit nur Geld machen und wollen sich wichtig tun. Wie viel hat denn... Sagen, ich weiß alles und ich glaube sowieso nicht an sowas. Ich habe auch versucht auszureden, dass sie da hingeht. Ja, wie viel hat sie eigentlich bezahlt bei der Wahrsagerin? Weißt du das? Boah, das weiß ich ehrlich nicht. Fragst du mich. Habe ich auch gar nicht... Ja, was hast du bezahlt darin? 150. 150 Mark. 150.000 Lire, ja, sind ja ungefähr 150 Mark. Ja, ist auch viel Geld, ne? Ja, für so einen Scheiß. Ja. Und... Bei euch ist alles durcheinander und es wird wahrscheinlich immer angespannter jetzt, ne? Je näher diese 5 Monate ihrem Ende zu gehen. Wenn ich ganz ehrlich bin jetzt, auch wenn sie neben mir sitzt, ich merke daran, wie unsere Beziehung scheitert. Mhm. Und das darf eben nicht passieren, nur wegen so einer Vorhersage. Das darf auch nicht, das versuche ich, aber sie ist halt so, sie ist halt Italienerin, hat auch vielleicht, nicht, ich will nicht sagen anderen Glauben, aber sie denkt vielleicht auch an andere Sachen oder daran. Naja, vielleicht ein bisschen anderes Temperament. Genau. Ich hoffe, dass das Gespräch jetzt ein bisschen was bewirkt hat. Ja, und dass die Jessica jetzt mal den Kopf gewaschen. Auch ein bisschen mehr auf den Boden der Realität zurückkommt. Genau. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass natürlich nichts passiert und dass alles sich in Schall und Rauch auflöst. Ja, ich wollte auch noch sagen, ich finde deine Sendung also total super. Danke. Du machst das richtig toll. Ich danke dir. Könnte ich noch jemanden grüßen, ganz schnell? Ganz schnell. Ich wollte den Gorino grüßen, der gerade zu Hause sitzt. Den Gorino, alles klar. Alles klar. Shane, ciao, tschüss. Okay, tschüss. 1.35 Uhr und 25 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.36 Uhr und 26 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht heißt Wunder und Zauberei. Sind euch schon Wunder begegnet? Habt ihr Wunder erfahren? Seid ihr in Kontakt gekommen vielleicht mit Hellsehen, mit Geistern, mit Telepathie, mit Voodoo vielleicht sogar? Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Oder seid ihr vielleicht wie durch ein Wunder gerettet worden bei einem Verkehrsunfall? Oder ihr habt vielleicht einen Flugzeugabsturz überlebt, wie durch ein Wunder, so sagt man das ja auch. Nicole ist da. Nicole ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Nicole. Wunder? Zauberei? Ja. Erzähl. Also, Vorgeschichte erzähle ich jetzt mal einfach so. Ja? Wir sind mit 6 Mädchen im Urlaub. Ja, wann war das? Bitte? Wann war das? Wir fahren, also letzten Freitag sind wir in Urlaub gefahren. Achso, ihr seid im Moment in Urlaub? Ja. Achso. Und eine von uns hatte vor ein paar Tagen, hat sie uns von einem Traum erzählt. Es ging um Ägypten. Um Ägypten, dass wir also 6 Kriegerinnen gewesen sind. Und sie hat uns von Zeichen auf der Stirn erzählt. Und von Bewegungen, die wir gemacht haben, wenn wir gekämpft haben. Und ich habe mich dann den Abend ins Bett gelegt, nachdem sie uns was erzählt hat. Ja. Und habe die Augen zugemacht und habe ein Zeichen gesehen. Du hast ein Zeichen gesehen? Ich habe ein Zeichen gesehen. Was für ein Zeichen hast du gesehen? Also, es war ineinander geschlängelt. Mit Rundungen dran und also eine Art Pyramide war da dran. Also ein exotisch, vielleicht sogar ein ägyptisches Zeichen. Vielleicht sogar ein ägyptisches, ja. Aber das hast du gesehen, nachdem die Freundin dir das erzählt hatte, euch erzählt hat. Ja, sie hat also nicht erzählt, wie die Zeichen aussahen oder so. Ja, so weit, so gut. Noch ist es nicht gruselig. Noch ist es nicht gruselig, ja. Ich bin ganz gespannt. Das kommt erst noch. Ja. Nein, auf jeden Fall habe ich das Zeichen dann aufgezeichnet. Ja. Ich habe es jedenfalls versucht. Ja. Wir versuchen es jetzt schon seit 3 Tagen ins Zeichen. Also ich kann sehr gut zeichnen und ich zeichne dann immer. Ja. Nach den Erklärungen von den anderen, was denen einfällt oder so. Und was ist denn jetzt noch passiert, was dich oder euch sehr stutzig macht? Was uns stutzig macht, ist, dass wir uns alle an Zeichen erinnern können, an Bewegungen, die wir noch nie vorher gemacht haben, also diese kämpferischen Bewegungen dann. Also die könnt ihr euch einzeln erinnern, oder die, obwohl ihr das vorher noch nie irgendwie praktiziert habt. Genau. Einmal hat ein Mädel hat das geträumt, richtig. Die hat das dann erzählt. Ja. Aber dann kann man doch sagen, dass ihr seid jetzt als Mädels in Urlaub und habt eine blendende Fantasie wahrscheinlich, dass ihr euch da so gegenseitig auch reindenkt oder reinsteigert. Ja, das hatten wir uns auch schon gedacht. Also wir haben da viel drüber nachgedacht und haben uns auch zwischendurch gesagt, wenn jemand Außenstehender uns jetzt so reden hören würde, ja, ne, der würde denken, wir gehören in eine Klapsmühle. Na, das vielleicht nicht gerade unbedingt, aber es ist eigentlich ja noch nicht so Mystisches passiert, ne, wie du es bisher erklärt hast zumindest. Ja, also wenn sie jetzt hier sitzen würden, gerade vor uns, und ich habe die Zeichen gerade alle vor mir liegen, und wenn sie das sehen würden und die Bewegungen, die wir gemacht haben, und jeder kann sich an seine Bewegung erinnern. Das Mädchen, das das geträumt hat, das hat eine Bewegung gemacht und einer von uns hat gesagt, das ist es. Nee, sie soll sagen, das ist es, nicht ihr sollt sagen, das ist es. Sie hat das geträumt. Sie hat das geträumt. So, jetzt sie müsstest du eigentlich eine Bewegung machen und die müsste sagen, Mensch, genau diese Bewegung habe ich geträumt. Dann wäre es was Besonderes. Ja, das ist es ja. Sie hat uns gezeigt, welche Bewegung sie geträumt hat. So, und dann ist es ja keine Kunst, dass ihr das nachmacht. Nein, wir haben es ja nicht nachgemacht. Aha. Wir haben, sie hat uns eine Bewegung gezeigt. Und jeder von uns konnte sich dann langsam erinnern, welche seine Bewegung war. Und wir haben es ihr dann gezeigt. Und sie hat es dann sozusagen das Puzzle zusammengesetzt. Aha. Klingt ein bisschen kompliziert. Ja. Klingt nach Ferienausflug, ehrlich gesagt. Ja. Wo seid ihr eigentlich im Moment? In Urlaub? Im Sauerland. Im Sauerland? Ja. Im schönen Sauerland? Genau. Gibt es da keine Jungs, die euch mal auf andere Gedanken bringen könnten? Das haben wir auch schon versucht. Ja. Ist nichts mit den Sauerländer Jungs, oder wie? Ja, doch, aber die können uns nicht auf andere Gedanken bringen. Da ist Ägypten natürlich schon spannender, kann ich mir auch vorstellen. Aber so richtig Angst macht euch das nicht, ne? Nein, Angst nicht. Es kommt uns nur manchmal komisch vor. Also ich bin restlos überzeugt, wenn ihr mich morgen wieder anruft und eine von euch in einem perfekt altägyptisch anfängt zu reden, das kann ich dann nicht beurteilen, da müssen wir schnell noch einen Fachmann hinzuziehen, dann wäre ich natürlich baff. Das ist aber auch schon passiert. Wie, dass ihr in altägyptisch gesprochen habt? Nicht in altägyptisch, also es war auch, ich war in einem anderen Zimmer. Ja. Die anderen waren in der Küche. Ja. Und ich kam rein und wollte irgendwas erzählen, was in dem Zimmer lag oder ich weiß es nicht mehr so richtig. Mhm. Und eine von denen hat mich angeguckt und hat gesagt, was hast du denn jetzt geredet, ne? Und ja. Ich weiß nicht, also sie hat gesagt, ich hätte irgendwie ganz komisch, also man hätte es nicht verstanden. Vielleicht seid ihr die Wiedergeburt von 6 schönen ägyptischen Jungfrauen. Ja, es hört sich komisch an. Könnte doch sein, ne? Die durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende irgendwie geschwebt sind mit den Geistern und jetzt im Sauerland ihre Wiederkunft erleben. Die hätten sich wahrscheinlich auch was Schönes sich vorstellen können. Nichts gegen das schöne Sauerland. Nicole, du grüßt die Mädels. Jo, herzlich, ne? Und es ist ja noch auch ein Spaß. Vielleicht auch wirklich eine schöne Ferienbeschäftigung und macht's einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert. Ja, gut. Und wenn es was ganz Dramatisches gibt, dann schreibst du mir bitte. Okay. Ja, alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Das, ihr Lieben, ist übrigens unsere vorletzte Sendung vor der Sommerpause. Morgen ist die letzte Sendung vor unserer Sommerpause. Jetzt bin ich verbunden mit Wolfgang. Und Wolfgang ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo Wolfgang. Du möchtest mir auch von einem Wunder erzählen oder von mysteriösen Dingen? Nein, ein Wunder. Also mit den Hellseher und so will ich nichts zu tun haben. Mhm. Alles nur Geldabzugerei. So, meinst du? Ja, ja. Was willst du mir denn erzählen? Und zwar, ich habe vor 10 Jahren einen Arbeitsunfall gehabt. Mhm. Bin von einem Gerüst gefallen, ja. Von 9 Meter hoch. 9 Meter? Ja. Und bin in eine Baumkrone gefallen. Mhm. Ja. Und hab nur 2 Rippen gebrochen, eine angebrochen. Ja. Ach. Also, gibt's normalerweise nicht, gell? Also der Fall von dem oberen Teil des Gerüsts bis in die Baumkrone waren 9 Meter? Ja, ja. 9 Meter. Und 2 Rippen gebrochen und eine angebrochen. Ja. Ja. Also für so einen Sturz eigentlich nichts, ein paar Kratzer quasi, ne? Ja, du musst, die haben mich in eine Klinik geflogen, Spezialklinik, mhm. Weil sie wusste nicht genau bei uns im Krankenhaus, wo ich herkomme, sind sie nicht so eingerichtet, ja. Mhm. Und da haben sie gesagt, sofort in eine Spezialklinik fliegen mhm. Und da hat sich dann rausgestellt, dass sonst nichts kaputt war. Das ist also ja passiert ohne Geld und so. Also da hast du wirklich 10 Schutzengel gehabt, ne? Die dich ja, du musst, und das kann man normal gar nicht besagen, aber seitdem, ja, mhm. ich tue immer, das sind jetzt 10 Jahre zurück, ja. Also im August wäre es 10 Jahre, ja, ja. Da tue ich träume nachts als davon. Ach. Und wäre dann wach, wo ich unten am Boden liege. Ach, das sind dann schlimme Träume. Ja. Das sind Angstträume. Ja, das ist unheimlich schlimm. Ich, und seit ich so... Kann das, ich kann das nicht richtig begreifen, weißt du. Ja. Schon so, manchmal so rase, du nachts aufwache, also mhm. Kann dann auch nicht mehr einschlafen. Ne? Wolfgang, erzähl mir mal bitte damals, als das passiert ist. Warum bist du auch von dem Gerüst runtergerutscht? Und zwar... wir haben an einem Giebel geschafft, ja, von mhm. einer Halle. Mhm. Und zwischen dem Baum und dem Gerüst war ungefähr schätzungsweise gleich 20 Zentimeter Platz. Mehr war da nicht drin. Mhm. Mhm. Und da haben wir am Giebel gearbeitet. Ja. Und das war noch von den alten Holzgerüsten. Ja. Das war damals... Die Stahlgerüste waren noch nicht so viel da, ja. Ja. Na, nicht so ausführlich. Bist du ausgerutscht? Oder was, wie ist es passiert? Nein, nein, nicht ausgerutscht, nicht. Hast du dich... Ich habe mich etwas nach hinten gelehnt, ja. Ja, ja. Da war eine Rückenlehne war dran. Mhm. Ja. Und auf einmal muss ich gleich nicht so und bin runtergefallen. Aha. Die Sekunden, während du gefallen bist... Hast du die noch in Erinnerung? Denkt man da an was? Ah ja, klar. Hast du gedacht, jetzt ist es aus? Ja, klar, der heute noch. Ja. Das, ich wäre nicht mehr fertig damit. Ja. Als du dann in dem Baum, als du dann in dem Baum gelandet bist, warst du ich da? Ich bin den Baum runtergefallen, ja. Und sind noch ein paar Äste abgebrochen, ja. Achso, du bist nicht in der Baumkrone hängen geblieben. Du bist dann. Nein, nein. Die Baumkrone hat dich quasi abgefedert und dann bist du runtergerutscht. Ja. Als du dann unten endlich angekommen warst, was hast du da gedacht? Ja, ich bin gar nicht, schon nur geschrien vor Schmerzen. Schmerzen, die ganzen Leute, wo da waren, sind alle zusammengelaufen. Und da war dann ein Mann kommt, der war Sanitäter, hat gesagt, nicht angreifen, gar nichts, man weiß nicht, was war für Lippen. Genau, das war auch richtig. Aber ja. Es ist ein Schock, den du heute noch nicht überwunden hast, ne? Sonst ja, das war ich auch Beziehung schon jetzt bei mir kaputt gegangen durch. Ja, sonst würdest du auch nicht so träumen. Ja, deswegen glaube ich, dass man da, dass da unbedingt ein Psychologe ran muss, Wolfgang. Ich war beim Psychologe. Und hat dir das was geholfen? Ich war mit dem Psychologen nicht zufrieden. Ich war fast 2 Jahre bei denen gegangen. Mhm. So, dann mache ich den Vorschlag, dass du jetzt mal mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Das ist die Heide. Und das geht so, du legst jetzt auf und Heide ruft dich gleich an. Okay? Ja, ich möchte aber deine Reaktion, Redaktion noch groß Kompliment machen. Dankeschön. Sehr oft die Sendung gucke und ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ja. An Saarlandgrenze. Ja. Ich muss mal an die Südwesten schreiben, dass ich Beispiel mal an euch nehmen soll. Ja, das machen wir. Ich danke dir für das Kompliment. Ja. Du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Tschüss. Ja, tschüss. Wunder und Zauberei. Dazu hat auch angerufen Daniela und Daniela ist 31 Jahre alt. Hallo Daniela. Ja, hallo Domian. Hallo Daniela. Ja, Domian, ich bin Kartenlegerin, mache das hauptberuflich. Ah ja. Und höre hier ein bisschen bei dir zu und habe so ein bisschen das Empfinden, dass unser Beruf so ein bisschen schlecht gemacht wird. Kommt mir so ein kleines bisschen so vor. Also, wobei ich habe das Gespräch von Jessica und Shane mitbekommen und muss sagen, dass das ganz, ganz fürchterlich ist. Ja, jetzt haben wir eine Fachfrau direkt hier ran. Mhm. Jetzt beurteile du den Fall doch mal. Vielleicht hört die Jessica ja auch mal zu und du kannst sie auch direkt ansprechen. Ja. Also, was ich sagen möchte, als eine Kartenlegerin gibt es eine, die einfach Karten legt. Mhm. Und aber jemand, wo du rausgehst und hast Angst oder kein gutes Gefühl, dann weißt du schon, dass das nicht gut war. Mhm. Also, du würdest auch da sagen, dass eine schlechte Kartenlegerin. Ja. Eine böse Kartenlegerin. Mit Sicherheit. Ja. Also ich denke, ich schätze mal, dass sie der Jessica gesagt hat, irgendwer hat sie verflucht und was in der Wohnung, das muss sie rausbringen, damit der Fluch nicht da ist. Mhm. Das erste, wirkliche schwarze Magie, gibt es eigentlich fast nur in Afrika. Mhm. Also hier bei uns in einem Raum, da kann man jemandem was Schlechtes wünschen, aber es funktioniert fast kaum. Mhm. Selbst wenn das so ist. Warum, wenn ich die Kuckuck so überbrechen darf, warum funktioniert das in Afrika und warum funktioniert es nicht bei uns? Nee, weil es da wirklich eigentlich nur solche, sag ich jetzt mal, Flachmeister gibt, die sowas noch können. Hier bei uns gibt es viele, die damit Geld verdienen. Also du glaubst auch, dass es sowas gibt und dass es auch funktioniert, auch böse Magie? Ja, nicht wirklich, weil ich denke, wenn ich selbst, ja, ich schütze mich, indem ich einfach, ich bete, ich glaube an Gott, ich weiß, dass es Engel gibt und wenn ich davon überzeugt bin, dann bin ich mit Gott und Gott ist stärker als alles andere, mir kann nichts passieren und wenn die Jessica einfach, selbst wenn sie davon überzeugt ist, dass da was ist, ja, dann reicht es eigentlich, wenn sie, ja, sag ich mal, zu Gott betet, dass es gut wird und gut ist. Und dann kann ist das stärker. Wenn sie aber jetzt dahin geht und sich da Angst macht und sich verrückt macht, dann sagt man, ich versuche es ein bisschen einfach auszudrücken, sagt man, sie schickt selbst negative Energien hinaus und macht das dann erst möglich. Vielleicht wäre es auch ganz ratsam, wenn dieser Rat von dir, den du gerade gesagt hast, wenn ihr das nicht reicht, dass sie sich ganz einfach mal mit einem Priester unterhält. Das kann sie zum Beispiel machen, ja. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber also insgesamt sage ich mal, das Kartenlegen in die Zukunft gucken funktioniert schon, aber damit sollte eigentlich meine Arbeit nicht erledigt sein, sondern eigentlich heißt es ja, jeder Mensch hat Lernschritte im Leben und die herauszufinden und dem Kunden zu helfen, die zu machen, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe und nicht nur zu sagen, dies oder das passiert. Darauf wollte ich jetzt eigentlich auch hinaus. Genau. Du bist also, machst du das hauptberuflich? Ja. Hauptberuflich. Mhm. Wann hast du bist 31 Jahre jetzt alt, habe ich gerade gesagt. Ja. Ab wann hast du gespürt, dass du da so ein Talent, so eine Intuition hast, eine Gabe? Mein Vater ist Zigeuner und ich habe irgendwie mit 14 mal von irgendeinem Kartengeschenk bekommen. Es hat mich wahnsinnig interessiert. Und seitdem mache ich das eigentlich. Ich habe mit Freunden angefangen und habe dann, also das ist dann auch so, dass man schon wirklich, wenn man es lange macht, jeder Mensch hat eigentlich diese Intuition. Man merkt ja auch manchmal, hat man ein ungutes Gefühl und man hört nur nicht drauf. Okay, jetzt sag du mir mal, ich bin ja auch eher der Skeptische, wie du vielleicht auch gemerkt hast. Ja. Wobei ich auch sage, dass ich glaube, dass es Menschen mit solchen Begabungen gibt. Ne? Ja. Das sage ich auch immer wieder. Sag mir drei Gründe, weswegen ich zu einer Kartenlegerin gehen sollte. Drei ganz wichtige Gründe. Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich sagen muss, jemand muss dahin gehen. Mhm. Sondern ich würde sagen, wenn es dir nicht gut geht, also ich möchte schon sagen, eine gute Kartenlegerin sollte ähnlich wie Psychologen, Therapeuten arbeiten. Das ist Lebenshilfe. Das heißt, wenn du selber das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, kommst du zu mir. Du dürftest, also eine gute Kartenlegerin fragt dich nach gar nichts. Die fragt dich nicht, ob du einen Partner hast, die fragt dich gar nicht, die mischt die Karten und fängt an zu erzählen. Die fragt, vielleicht hast du dies oder das Problem und hilft dir weiter, indem sie sagt, die und die Möglichkeiten hast du. Also der erste Grund wäre, wenn man in einer Lebenskrise ist, könnte man da hingehen? Könnte man, ja genau. Was würdest du noch als Begründung, als Gründe auflisten? Also eigentlich sage ich mal, ich tue das nicht mit dem Kartenlegen ab. Also ich sehe da einfach mehr drin, sondern einfach zum Beispiel, ich weiß, viele Menschen darauf hin, es gibt Engel und das ist was ganz Wichtiges für mich. Also ich habe das vorhin auch schon jemandem erklärt, man kann zum Beispiel, das kann jeder Mensch, jeder hat einen Schutzengel, einfach zum Beispiel einen Brief schreiben und seinen Engel um etwas bitten. Und wenn es nur ist, eine Situation zu klären und das funktioniert. So, wie du das jetzt beschreibst, wäre die Kartenlegerin nichts anderes als letztendlich wie ein guter Freund. Ich berate mit dem, was ich in einer Konfliktsituation tun kann. Genau. Das heißt, du guckst aber nicht in die Karten und sagst, ich sehe in der Zukunft die und die Entwicklungen, ich rate dir, du machst lieber das und das. So nicht, oder doch? Also ich sag mal, die meisten rufen ja bei mir an, weil sie Probleme in der Liebe haben. Mhm. Und das fängt damit an mit den Kunden, dass die wollen wissen, ruft der an oder sonst irgendwas. Mhm. Und es geht dann aber eigentlich tiefer, weil ich, sag ich mal, natürlich auch in diesen Mann reingucken kann. Also zum Beispiel, du setzt ihn zu sehr unter Druck. Mhm. Lass einfach mal ein bisschen locker. Mhm. Sowas zum Beispiel. Oder der hat Angst vor einer Beziehung oder was auch immer das da ist. Und aber Daniela, du wirst mir zugestehen, dass es ganz, ganz schwierig ist, die Grenze zum Hokuspokus zu ziehen. Ja, also an sich schon, ja, mit Sicherheit. Ne? Also das weiß ich auch. Das sind ganz, ganz viel auch, ich arbeite also unter anderem auf einer Line, die dann anfangen und sagen, du bist da schwarzmagisch und soll ich mein Ritual machen. Und so einen Quatsch mache ich gar nicht. So, und die Gefahr besteht natürlich auch, dass man in Abhängigkeit von einer solchen Person gerät. Ja. Dass man bei jedem kleinen Lebenskonflikt dann anfängt, ich renne zur Kartenlegerin, was soll ich machen? Ja, das ist richtig. Das ist doch eigentlich viel besser, wenn man sein eigenes Leben lebt und das eigenständig entscheidet und nur in extremen Notsituationen vielleicht Hilfe wo auch immer holt. Ja, richtig, das ist richtig. Also man sollte das nicht alle paar Wochen machen, sondern wenn man einfach das Gefühl hat, man ist ein Stück weiter und hier ist so ein Punkt, wo ich selber den Weg nicht finde, dass man sagt, guck doch mal, was will ich denn nicht sehen? Was liegt für mich bereit, aber wieso komme ich da nicht ran? Legst du dir selbst die Karten auch? Ja, tue ich auch. Legst du dir deine Karten auf, um in deine Zukunft zu gucken? Ja, tue ich auch. Siehst du deinen Tod auch? Ich habe den Tod meines Vaters gesehen, ja. Also meinen eigenen Tod. Ich glaube auch nicht so daran, das sage ich meinen Kunden auch immer wieder, dass man da so 10 und 20 Jahre vorweg gucken kann. Weil du kannst dich bis dahin geändert haben und dein Leben ganz anders empfinden. Aber, und siehst doch andere Wege. Aber was für ein Horror, wenn du dir selbst deine Karten legst und siehst, vielleicht in diesem Jahr werde ich, du, also die Daniela, sterben. Nee, Moment, also es ist schon so, dass man, du, für sich selbst ist eh schwieriger, du siehst weniger. Aber ich habe zum Beispiel, also ich habe das mit meinem Vater kommen sehen und habe das aber... Hast du es ihm gesagt? Nein, nee, natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ich habe zum Beispiel bewusst darauf geachtet, ich habe das nicht klar gesehen, dass jetzt dann und dann stirbt mein Vater. Ich habe da also was kommen sehen, das war also ein Horrorerlebnis. Mein Vater ist auch keines normalen Todes gestorben, der ist erschossen worden. Und habe einfach nur große Familienstreitigkeiten und was ganz Schreckliches kommt, also in der Richtung. Für sich selbst kann man das halt nicht klar deuten, weil da fehlt dieses Außenstehende. Aber das kann dann halt auch eine Hilfe sein, weil ich habe gesehen, es kommt was mit meinem Vater und ich habe diese Zeit bewusst genutzt. Ja. Hast du es ganz für dich behalten oder hast du es irgendjemandem erzählt? Nein, ich habe das meinem Bruder auch gesagt. Der hat gesagt, du spinnst. Meine Schwägerin, die hat ziemlich dran geglaubt und mein Bruder inzwischen heute auch, weil vieles eintrifft. Und dann ist halt dieses Ding, wo wir gesagt haben, gut, aber das hat ja auch, muss einen Grund gehabt haben, dass auf diese Art. Und dass man, wenn man einmal auf dem Weg ist, dass man auch sagt, alles hat seinen Sinn. Warum ist das so passiert? Ja. Weil vielleicht man mehr in Friede leben soll, oder? Ne? Das ist schwer, ein paar Minuten zu erklären. Also, dennoch war es schön, dass du angerufen hast und dass du durchgekommen bist und vor allen Dingen auch die Tipps an Jessica gegeben hast. Vielleicht hilft dir das wirklich ein bisschen weiter. Ja, also es kann niemandem was Böses passieren, wenn man selber... da nicht so sehr dran glaubt. Schöner Satz. Also, ne? Genau das ist der richtige Satz, Daniela, glaube ich. Wenn sie liebt, kann nichts passieren. So ist es. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Danke. Tschüss. Also, tschüss. Felicia, 70 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Felicia. Hallo. Du hast dich auch zu dem Thema noch gemeldet. Ja. Erzähl mal. Also, es geht um meinen Mann. Ich habe ihn vor 16 Jahren verloren. Er ist hier in der Wohnung gestorben. Ja. Und am anderen Tag bin ich dann aufgestanden, ich wollte mich fertig machen und so. Und dann habe ich so ein Rauschen gehört, als ob ein schwebendes Gewand durch die Wohnung geht. Und dann sage ich immer, Wilfried, bist du da? Aber ganz verängstigt. Das hast du, das ist schon ein Tag nach seinem Tod. Ja, am anderen Tag nach dem Tod, als ob er sich verabschieden käme. Und das ist bis heute so? Nein, nur einmal. Einmal noch? Ja, aber ich bin ihm dann begegnet auf der Straße. Ich wartete mit meinem Hund draußen auf eine Taxe und dann kam ein Wagen angefahren und Wilfried saß am Steuer. Ach. Er war ganz ernst, aber er kam, bis er direkt vor mir stand fast und da war es ein ganz anderer Mensch. Dasselbe in der Straßenbahn. Also ich erkenne ihn, er ist so, wie er immer war. Dieses ist aber auch nur einmal passiert auf der Straße. Ja, einmal im Auto, einmal in der Straßenbahn und einmal kam ich von der Arbeit und ich warte auf die nächste Bahn und drehe mich um und das ist sein Gesicht. Das hat mein Gesicht rum so eine Aureole, weißt du, was das ist? Nein. So ein Schein, ein heiliger Schein. Ja. Und er lächelt mich an. Also das hört man ja oft, dass wenn Menschen, sehr nahestehende Menschen verlieren, dass nach dem Tod solche Erscheinungen haben, wie immer man das auch erklären kann. Ja. War das für dich hat dir das gut getan oder hast du Angst gehabt? Ich hatte Angst. Das ist Angst. Ja. Angst nicht, aber das war so ein trennendes Gefühl. Ich habe immer gedacht, und gefragt, auch ganz laut, wahrscheinlich haben die Leute gedacht, das ist ein bisschen balla. Ja. Wilfried, bist du das wirklich? Aber er hat nicht geantwortet. Nein. Er ist vor 16 Jahren, sagst du, gestorben. Ja. In den letzten Jahren, hast du auch irgendwelche Erscheinungen noch gesehen oder nichts mehr? Keine Erscheinungen, aber wenn ich Probleme habe, dann steht er plötzlich im Raum. Er ist da, ich spüre es. Aber du siehst ihn nicht? Nein. Du spürst es. Ich habe ihn einmal gesehen und er hatte ein weißes Hemd an. Und das Hemd, das war so weiß, fast wie Strom, so weiß. Ist dir das, Felicia, ist dir das ein Trost oder eine Hilfe, ihn so zu spüren, dass du merkst, er ist ja noch da, wo auch immer? Ja. Jetzt ja. Ich meine, am Anfang, ich war nervlich sehr belastet, da hatte ich immer Angst, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Denn wenn ich Fragen stelle, bekomme ich eine Antwort. Er antwortet dir sogar? Ja, aber ich höre die Stimme nicht. Die Stimme kommt die Antwort kommt im Hinterkopf. Also du erahnst die Antwort dann in dir selbst? Nicht erahne. Du weißt es? Ich frage, was soll ich tun? Mhm. Was meinst du? Also es ist eine richtige Lebenshilfe eigentlich für dich. Ja. Kann man so sagen, ja. Ja. Er war ja auch meine große Liebe. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 13 Jahre verheiratet. 13 Jahre verheiratet. Ja. Felicia, meine Sendung geht jetzt zu Ende. Ich muss mich leider verabschieden von dir. Ja. Schön, dass ich noch hab mit dir sprechen können. Oh, ich freue mich auch, dass ich dich endlich mal bekommen habe. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja. Und sage jetzt ganz einfach Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss, Felicia. In der Technik Anne Buchholz. Das war's für heute. Morgen sind wir mit einer freien Themennacht wieder bei euch. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Ciao.